Eine Sprecherin des Sozialistischen Frauenbundes Koreas nahm am 24. März eine Stellung. Darin hieß es, durch die harte Urteilung der Geschichte wurde Park Geun-hye von ihrem Amt enthoben, handelt aber derzeit noch unverschämter und boshafter, anstatt ihre großen Verbrechen zu büßen. Das bringt die Öffentlichkeit im In- und Ausland in Entsetzen. Am 21. März sagte sie mit hässlichem Gesicht wie eine giftige Schlange in der Staatsanwaltschaft, dass sie sich nicht an alles erinnern könne, leugnete all ihre Verbrechen, die bereits ans Licht gebracht worden waren. Nach der Vernehmung plauderte sie auf dem Weg zu ihrem Haus mit bloß gezeigten Spitzenzähnen wie von giftiger Schlange mit anderen, anstatt laut zu weinen, was wirklich ekelhaft war. Die Massenmedien und alle Kreise und Schichten in Südkorea meinen über ihre heistige und leichtsinnige Handlung wie folgt. Es sei ein Gesichtsausdruck nicht einer Besiegten, die zu einer einfachen Bürgerin geworden sei, sondern einer Siegerin, die nach dem Ablauf ihrer Amtsperiode heimkehre. Es sei eine Message, dass sie die Verurteilung zur Amtsenthebung nicht anerkenne. Das gehe auf keine Kuhhaut, aber Park Geun-hye sei wahrhaft unverschämt. Es sei ein Gesichtsausdruck einer Teufelin. Was unerhört ist es dabei, dass sie jeden Tag morgens die Schönheitspflegerinnen zur Verschönerung einlädt, denn sie sollte ja eigentlich vor dem Tor zur Hölle zur Einkehr und Sündenbekenntnis laut weinen. Im Namen der koreanischen Frauen verurteilte der Zentralvorstand des Sozialistischen Frauenbundes Koreas, Park Geun-hye hart, die gegen die ernsthafte Urteilung der Geschichte und Nation die edle und schöne Welt der Frauen beschmutzt und sich unverschämt benimmt. So erklärte der Zentralvorstand, dass Park Geun-hye von der Liste der koreanischen Frauen für immer ausgeradiert wird. Auch die berüchtigten Konservatisten, die immer noch in der Nähe von Park Geun-hye ihre Verbrechen zu vertuschen und die Verurteilung der Geschichte zu verneinen, rasend versuchen, werden hart bestraft. Alle Kreise und Schichten in Südkorea, einschließlich der Frauen, sollten Park Geun-hye, die verruchte Verbrecherin, böse Frau und minderwertige Produkte, die die Gerechtigkeit und Volksstimmung mit Wissen getreten, die edle und schöne Tugend der koreanischen Frau entwürdigt und die Welt verschmutzt hat, schnellst und ewig ächten, so in der Stellungnahme.